Psychiater-Wartezimmer eine Art Stuhlkreis. Nur dass die Stühle direkt an den Wänden stehen. Menschenbepackter Raum. Ich fühle mich beobachtet. Schweiß, Herzrasen, Zittern. Gedanken, was die Patienten über mich denken. Herr Meier wird aufgerufen. Herr Thomas wird aufgerufen. Ein neuer Patient kommt hinzu. Draußen die Sprechstunden helfen am Tippen und Telefonieren. Eine Patientin betritt den Raum. Und noch eine. Schreckliche Augen von überall auf mich gerichtet. Frau Mühlen wird aufgerufen. Zwei weitere Patienten betreten den Raum. Circa ein Dutzend aufgerufener Patienten und 20 neuer Patienten später wird die Stimme in meinem Kopf kurz leiser. Herr Bakowski, tönt es durch den Lautsprecher. Der Arzt zu gut gelaunt. Ich vermute, er kokst. Ich bekomme Beta-Blocker verschrieben. Der heiße Scheiß gegen soziale Ängste. Vielleicht. Eigentlich zur Senkung des Blutdrucks können sie auch entspannend wirken. Off-Label, also anders als auf dem Beipackzettel verschrieben, heißt das. Große Erleichterung, als ich die Tür der Praxis hinter mir schließe. Das ist der beste Moment. Das Beste an den Arzt besuchen. Nach dem größer und kleiner werdenden Stuhlkreis. Kurze Pause von dem Stress. Der nächste Stuhlkreis in der Straßenbahn. Ich fühle mich im Mittelpunkt, denke, dass jedem auffällt, wie ich schwitze, zittere und ich schaue auf den Boden. Selbsthilfegruppe, der finale Endboss der Stuhlkreise für heute. Ich gehe nicht hin. Lieber nach Hause. Vermeiden ist gut. Führt zwar zur Verschlechterung der Symptome, ist aber gut. Am Abendessenstisch fragt mich meine Oma, warum ich so wenig rede. Scheinwerferlicht auf mich. Der ganze Stuhlkreis wendet seine Augen auf mein schwitzendes Gesicht. Ich weiß nicht, sage ich kleinlaut. Und schon ist das Thema gegessen und meine Mutter kommt mit dem Nachtisch rein. Warum habe ich solche Angst vor Fremden? Wahrscheinlich habe ich nicht vergessen, dass ich einst von zwei solchen großgezogen worden bin. In meinem Zimmer schalte ich den Monitor an und gehe in den Chat. Entspannt auf meinem Stuhl, ohne Kreis, ohne Augen, die auf mich schauen. Ich bin der Boss, ich bin es, der den Chat lenkt. Kein Zittern, kein Schwitzen, sanft gleiten meine Finger über die Tastatur. Menschen sind gleichzeitig Freund und Feind. Hier bin ich jedoch pseudonym, hier kann ich sein. Zero Cool verlässt den Raum, Hexe verlässt den Raum, Wursthans betritt den Raum. Der Bot kickt und bannt Wursthans, weil er spammt. 7-Eleven verlässt den Raum. Evil Santa, Hackbert und Tiny sind AFK. Zeit herunterzufahren.